Königliches Blut. Wir werden viele Seiten zurückgehen müssen, dahin, wo wir von Saturn, Hyperborea und vom Satya-Yuga gesprochen haben. Der König des ersten Hyperborea, der die Zeit verschlungen hat, Sat-O-No, die polare, runische Trilogie. Die Götterhelden, die hyperboreischen, nordischen Siddhas. Der Verlust des Satya-Yuga, des goldenen Zeitalters, das zugleich eine äußere, geografische und kosmische Situation ist, ist auch ein inneres Ereignis, ein Wechsel der Bewusstseinsebene, der Verlust eines geistigen Organs, ein Fallen von jenseits der Sterne, von anderen Welten und ein inneres Abstürzen in die Materie und in das Dunkel. Deswegen, jedes Mal, wenn Sat-Ur-No wieder sehr stark und sehr hoch leuchtet, lässt die Erinnerung an das Verlorene die Exilierten und Besiegten leiden und bluten, die wie sonst selten den göttlichen Ursprung und die Sehnsucht nach der Heimat der Hochzeit fühlen, die Sehnsucht der Rückkehr zur Quelle, das Wiederfinden mit jenem jener, die wartend am Rande jener grünen Wasser zurückblieb. Und dann handelt es sich erneut darum, die Achsenlanze der Erde aufzurichten, sie mit dem magnetischen geistigen Pol in Übereinstimmung zu bringen, um so zum goldenen Zeitalter, zum Satya-Yuga zurückzukehren. Weil es an einem einzigen Mittag Mitternacht wurde und Hyperborea bei hellem Sonnenschein vereiste. Warum? Was war geschehen? Was hat die Teilung von Saturn-Kronos, von Osiris, den Untergang des polaren Hyperborea hervorgerufen? Auch Wolfram sagt uns, dass der Gral bei bloßem Berühren die Federn des Vogels Phönix verbrennt und ihn danach aus der Asche wieder auferstehen lässt. Phönix ist ein griechisches Wort und bedeutet rot, Vraya. Doch der Mythos ist ägyptisch und hat genau mit der Wiederauferstehung von Osiris zu tun und mit der Königin von Saba. Der Vogel Phönix hat keine Kameradin. Er erscheint erst dann, wenn sein Vater stirbt, das sich in einem Zyklus von 500 Jahren wiederholt. Hitler und die Katarer dachten an 700 Jahre, andere behaupten 1400 Jahre. Dieser Vogel flog von Arabien aus, von Saba bis Ägypten nach Heliopolis, um zu Füßen Amons, verbrannt von dessen kräftigen Strahlen, zu sterben. Dort wurde er auch wiedergeboren. In dieser Legende ist die Geschichte der Königin von Saba vorgezeichnet. Ihr Pilgern auf der Suche nach dem zweiten Tod und der Unsterblichkeit zu Füßen des Gottes Amor, Amon. Der Vogel Phönix ist ein nicht vorhandener Vogel, die nicht vorhandene Blume mit roten und gelbroten Flügeln. Herodot sagte, dass er ihn nur auf Gemälden gesehen hätte und behauptete, dass er von Arabien, von Saba, geflogen kommt, den toten Körper seines Vaters eingehüllt in Myrrhe mitführend, um ihn bei der Statue des Amon niederzulegen. Er setzt ihn in dessen Tempel bei. Dazu erklärt Herodot, er legt ein Ei, das er mit Myrrhe füllt, so viel er tragen kann. Dann leert er es und legt nun in das Innere des Eies den Leichnam seines Vaters, die Öffnung mit Myrrhe schließend. So bringt er ihn nach Ägypten zum Sonnentempel. Hier wird auch das Geheimnis der ägyptischen Mumien und ihr Versuch der Wiederauferstehung und Unsterblichkeit vorgezeichnet. In der Reichskanzlei hatte Hitler den Aztekenadler schnitzen lassen, der so viel Ähnlichkeit mit dem Vogel Phönix hat. Dieser Adler ist natürlich kein aztekischer, sondern kommt von viel weiter her. Aus Teotihuacan, aus Tolle, aus Thule, das wie Troja zerstört und dann wieder aufgebaut wurde. Laut Fray Bernardino de Sahagún hat er ein Alter von mehr als 2000 Jahren. Die Teotihuacaner sind älter als die Tolteken, deren höchster Führer und Priester Quetzalcoatl war. Er ist auch der Erbauer von Teotihuacan 600 Jahre vor Christus. Sowohl diese Zivilisation wie auch die der Mayas können bis zum Jahre 3300 vor Christus zurückverfolgt werden. Trotz allem, was von der offiziellen Forschung der großen Verschwörung behauptet wird, dass sie einen gemeinsamen Ursprung in Tola oder Thule haben könnten. Es gibt einen unbekannten gleichartigen Vorfahren. Die architektonischen und künstlerischen Stile sind verschieden, es gibt jedoch eine gemeinsame Astronomie. Die Ursache, weswegen Städte wie Chichen Itza und andere verlassen wurden, ist unbekannt. In Teotihuacan hatte man Kenntnis von einem 10. Planeten jenseits von Pluto, den Planeten XSC, der von der heutigen Astronomie noch nicht entdeckt worden ist. Jene Stadt war das Zentrum einer höheren Wissenschaft der Sterne. Möglicherweise dieselbe Wissenschaft des Parzival, denn man kannte dort auch das Mysterium des Saturn, seines Todes und Wiederauferstehung, den Vogel Phönix, Phoenix, Rot, Vraja, Rubedo. Wir glauben, dass Artos, Arctus, Arcticos, Anfortas, Parzival, Osiris und Saturn ein und dasselbe ist. Die Krankheit von ihnen allen entspricht der Teilung oder dem Verlust der Ganzheit, einer Teilung des Anthropos, dem Verlust von Hyperborea. Ein Mysterium, das wir bereits korrekt, beinahe mathematisch in Runen ausdrückten. Die Teilung der Rune Hag-Al in die Runen Ihr und Mann. Darum sagten wir, dass der Gral die Rune Hag-Al ist und das mysteriöse Buch über den Gral, auf das sich Wolfram von Eschenbach bezieht, in der heidnischen Sprache der Runen verfasst worden sei. Es wäre somit ein ganz kurzes Buch, nur aus 3 Runen bestehend. Vielleicht auch nur aus einer einzigen, der Gral. Oder aber nur aus dem Namen Osiris und danach Isis, Os, Ir, Is, Is, Is.